Dreamland. Ho fa en un nolzis.fia FM. Contrabanda. Contrabanda. Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland. Hier beginnt eine neue Sendung. Wir sind wieder en las ondas, hier über der Stadt, im Äther, auf FM 91.4 Contrabanda. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir senden aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. 2 Stunden live, jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr. Auf 91.4 FM Contrabanda in Barcelona. Ebenfalls zu hören, live im Internet unter www.contrabanda.org. Contrabanda ist ein freies Radio, wir sind selbstverwaltet, wir finanzieren uns selbst und wir sind kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Seien Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Niemandsland. Es ist Samstag, der 10. März 2018. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 013 9533. Willkommen. Niemandsland Geschichte. ...1968. Studentenrevolte, Hippies, Vietnam. Die Chronik eines dramatischen Jahres. Erster Teil. Die Monate April, Mai, Juni. Zeit der Tabubrüche. Im Frühjahr 1968 wird in Wien aus Kot, Urin sowie der österreichischen Nationalhymne ein Kunstwerk. Eine Bluse sorgt für Aufsehen in Paris. Baden-Württemberg wählt rechts und der Künstler Andy Warhol überlebt ein Attentat, während ein Schlager Europa begeistert. Text Justine Prüne. Musik. Washington DC. Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum feiert am 2. April Premiere. Der Science-Fiction-Film erzählt von der Entwicklung der menschlichen Intelligenz und blickt zugleich mehr als 30 Jahre in die Zukunft, in der die künstliche Intelligenz der des Menschen ebenbürtig ist. Das Meisterwerk wird sofort zu einem Klassiker seines Genres. Birmingham. Nach Rassenunruhen in den USA hält der konservative britische Verteidigungsexperte Enoch Powell am 20. April eine Rede, in der er die bisherige Integration von Migranten in seinem Land für gescheitert erklärt und unter anderem eine radikale Begrenzung der Einwanderung fordert. Es ist das Ende seiner Parteikarriere. Powell verliert sein Amt im Schattenkabinett und wird zum politischen Außenseiter. München. Seit Christian Barnards erstmals das Herz eines Toten verpflanzt hat, reicht die alte Definition eines Todes, nämlich der Herzstillstand, nicht mehr aus. Daher bekennt sich eine Kommission deutscher Chirurgen im April zu einem neuen Todesbegriff, dem Hirntod. Fortan gilt ein Mensch den Ärzten in Deutschland als tot, wenn die Funktion seines Gehirns irreversibel erloschen ist. Stuttgart. Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg erreicht die neonazistische NPD 9,8%, ihr bisher bestes Ergebnis auf Bundes- und Landesebene. Als Gründe für den Erfolg der erst 1964 gegründeten rechtsextremen Partei nennen Analytiker die Wirtschaftskrise in den Jahren zuvor sowie die Abwendung rechtskonservativer Wähler von der CDU, die in Bonn seit 1966 mit der SPD in einer großen Koalition regiert. New York City. Das Musical Hair, erstmals am Broadway aufgeführt, handelt von Hippies und deren Protest gegen Wehrpflicht und Vietnamkrieg. Nacktszenen sowie der offene Umgang mit Sexualität und Drogenkonsum erregen Aufsehen. Die eingängigen Melodien und tanzbaren Rhythmen begründen ein neues Genre, das Rockmusical. Frankfurt am Main. Nur 5 Jahre nach Gründung der Bundesliga droht vielen Profiklubs die Pleite. 2/3 der Vereine sind verschuldet, denn oft besuchen nur wenige tausend Zuschauer die Partien. Zugleich sind Kosten für Spieler, Trainer und Manager seit der Einführung der Profiliga sehr hoch. Zlatko Tschaikowski, der Trainer des FC Bayern München, erhält 17.500 Mark pro Monat. Im Durchschnitt verdient ein Deutscher dagegen gut 10.000 Mark im Jahr. Wien. Am 7. Juni 1968 beginnt in der Universität eine Veranstaltung des Sozialistischen Österreichischen Studentenbundes mit dem Titel Kunst und Revolution. Die 500 Zuschauer erwarten einen Vortrag mit Diskussion. So steht es auf den Werbeplakaten. Doch schnell zeigt sich, die teilnehmenden Künstler haben anderes im Sinn. Nach den ersten Wortmeldungen steigt der 29-jährige Günter Bruce auf einen Tisch, schneidet sich mit einer Rasierklinge in die Brust, uriniert in seine Hand, trinkt die eigenen Ausscheidungen und erbricht sich. Danach singt er die österreichische Nationalhymne, geht in die Hocke und entleert seinen Darm. Den Kot schmiert er sich auf die Haut und onaniert. Dazu hält der Autor Oswald Wiener einen Vortrag über Sprache und Denken. Ein weiterer Künstler, Otto Mühl, peitscht einen vermummten Mann aus, der daran offenbar großen Gefallen hat. Anschließend testen 4 nackte Männer, wer von ihnen am weitesten pinkeln kann. Dann halten sie sich Bierflaschen vor ihr Gemächt und tun so, als masturbierten sie. Die Männer, die an diesem Abend ihr Publikum schockieren, gehören zu den Wiener Aktionisten, einer 1962 entstandenen Bewegung, für die Kunst vor allem eines ist: Provokation. Ihre Arbeit verstehen die Künstler als Angriff auf die bürgerliche Gesellschaft, auf ihre Tabus und Moral. Sie lösen einen gewaltigen Skandal aus. Wenige Tage nach der Uni-Ferkelei, wie die Boulevardpresse ihre Aktion nennt, werden Bruce, Mühl und Wiener verhaftet, sitzen mehrere Wochen im Arrest. Bruce wird wegen Herabwürdigung österreichischer Symbole und Verletzung der Sittlichkeit und Schamhaftigkeit zu 6 Monaten Haft verurteilt und flieht nach West-Berlin, wo er seine künstlerische Karriere fortsetzt. Kurioserweise erhält er 1996 für sein Lebenswerk den großen österreichischen Staatspreis. Amsterdam. Der 12-jährige Niederländer Hendrik Nicolaas Theodor Simons, besser bekannt als Heintje, führt mit seinem Lied Mama etliche Hitparaden in Europa an. Es wird 1968 die meistverkaufte Single in Deutschland. Paris. Der Couturier Yves Saint Laurent präsentiert auf einer Modenschau eine durchsichtige Bluse aus schwarzem Organdi, unter der das Modell keine Unterwäsche trägt. Transparente Oberteile werden zum neuen Trend und viele Trägerinnen verzichten dabei darauf, ihren Busen unter dem wenig verhüllenden Kleidungsstück zu bedecken. Konservative Sittenwächter sind entsetzt. Einige Produktmanager aus der Kosmetikindustrie hingegen reagieren schnell und bieten stilbewussten Frauen ihre Schminke nun auch für den Oberkörper an. New York City. Valerie Solanas besucht am 3. Juni den Künstler Andy Warhol und gibt plötzlich mit einer Pistole 3 Schüsse auf ihn ab. Der letzte trifft Warhol in die Brust. Er überlebt nur dank einer 5-stündigen Operation. Die Schützin stellt sich der Polizei. Sie ist eine radikale Frauenrechtlerin, macht die Männer für das Leid der Welt verantwortlich und plädiert für deren Ausrottung. Mit dem Attentat habe sie sich bei Warhol für die vermeintlich degradierende Darstellung von Frauen in dessen Werken rächen wollen. Valerie Solanas wird nach 3 Jahren Haft entlassen und stirbt 1988 in San Francisco. Andy Warhol wird durch das Attentat zum Superstar der Popart. Athen. Miniröcke und Beatles-Frisuren werden per Regierungsdekret an griechischen Schulen verboten. Die Militärdiktatur in Athen erklärt kurze Röcke und langes Haar für unanständig. Schülern, die sich nicht an die Vorgaben zur Frisur halten, droht eine Kahlrasur oder sogar die Verhaftung. Die Regierung begründet ihren Erlass damit, dass die jungen Griechen sich kein Vorbild an dem affenartigen Aussehen westlicher Ausländer nehmen sollten. Stufe. In der Küche stehen wir und sind doof. Sie bekommen Orden, wir wir bekommen Spiele. Liebe Schwestern, es ist eine Schmach. Ja, sie traut sich gar, die Politik zu spielen. Aber na, die ist ja auch danach. Raus mit den Männern aus dem Reichstag. Und raus mit den Männern aus dem Landtag. Und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen raus ein Frauenhaus. Raus mit den Männern aus dem Dasein. Und raus mit den Männern aus dem Hiersein. Und raus mit den Männern aus dem Dortsein. Sie müssen schon längst fort sein. Ja, raus mit den Männern aus dem Bau. Und rein in die Dinger mit der Frau. Niemands Land és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemands Land. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 10. Teil. der Bombenterror von Guernica. Zuerst kamen einzelne Jagdflieger und sondierten Windverhältnisse, Sicht und Gelände. Die zweite Schwadron hatte schon keine Sicht mehr durch den Rauch der Flammen an der Brücke und die Explosionen. Sie bombardierten einfach in den Rauch hinein. Und die dritte Schwadron bombardierte weiter in den Rauch hinein. Die Jagdflieger abseits des Zentrums und der Flammen jagten all jene, die Zuflucht vor den Flammen und der Zerstörung suchten, und beschossen sie mit dem Bord-MG. La primera escuadrilla sí que hizo todas las maniobras esas de aproximación y de cálculo de la deriva del viento y todo eso, pero ya la segunda escuadrilla ya no pudo hacer porque toda la zona del puente estaba cubierta por, vamos, del humo de las explosiones, y entonces ya lo único que pudo hacer pues es bombardear encima del humo. Y la tercera, que me lo contó eso con pelos y señales, von Kraft, este decidió lo mismo. Y él lo único que veía es el humo y algunas llamas, decía este, que ya veía algunas llamas. Entonces, pues, bombardeo encima. Aufgrund seiner Besonderheiten und seiner Ausführung und seiner verheerenden Wirkungen war die Bombardierung Guernicas bis dahin beispiellos in der Militärgeschichte. El bombardeo de Guernica no tiene precedente en la historia militar. Guernica no era un objetivo militar. La finalidad del bombardeo era aparentemente desmoralizar la población civil y destruir la cuna de la raza vasca. Guernica war kein Kriegsziel. Die Absicht der Bombardierung war es, die Moral der Zivilbevölkerung zu zerrütten und die Wege der baskischen Rasse zu zerstören. La táctica de los bombarderos. Die Taktik der Bombardierung, interessant für die Erforscher neuer Militärstrategien, war folgende. Erstens, kleine Gruppen von Jagdbombern warfen ihre Bomben und Handgranaten über der Stadt ab. Dabei griffen sie Gebiet auf Gebiet an, alles planmäßig. Zweitens, daraufhin beschossen die Tiefflieger die Fliehenden, die aus ihren Bunkern und Kellern hervorkamen. 1000 Kilo Bomben, die 25 Fuß tiefe Krater rissen, wurden abgeworfen. Viele kamen hier bei dem Versuch zu fliehen um. Mit diesem zweiten Bombenteppich sollten die Fliehenden wieder zurück in die Keller getrieben werden. Dann erst kamen die Bombenflugzeuge, 12 an der Zahl, die Brandbomben über die Ruinen abwarfen. Der Rhythmus der Bombardierung folgte einem ausgefeilten Plan. Zuerst Granaten und schwere Bomben, um Panik zu verbreiten. Dann MG-Salven, um die Menschen zurückzutreiben. Abschließend schwere Brandbomben, die Häuser über ihren Opfern einstürzen ließen. El ritmo del bombardeo tenía una lógica. Primero, granadas y bombas pesadas para sembrar el pánico en la población. Luego, ametrallarlos para obligarles a refugiarse bajo tierra. Después, bombas pesadas e incendiarias para derrumbar las casas sobre sus víctimas. Die Flugzeuge flogen über uns Frauen hinweg. Sie gingen tiefer, drehten ab, kamen zurück. Los aviones pasaban por encima de nosotras. Bajaban, daban la vuelta. Da war eine arme Frau, die begann den Piloten zu beschimpfen, auf allerhärteste Weise. Das Flugzeug kam im Sturzflug herab und ich sage mir immer, ich habe die Fliegerbrille dieses Piloten gesehen. Und die Frau? Tataratatata. Da brachte er sie um. El avión bajó en picado y siempre digo yo que yo le vi las gafas a aquel piloto. La mujer, ta ta ta ta ta ta ta. Erstaunlich, mit welcher Dreistigkeit die frankistische Lügenpropaganda das Luftmassaker darstellte. La prensa judía y masónica del mundo y las hipócritas plañideras de Valencia rasgaron sus vestiduras ante caudillo. Die jüdische Freimaurerpresse der Welt und die heuchlerischen Klageweiber aus Valencia zerrissen sich die Kleider vor dem Caudillo, dessen reinen Namen, rein wie unser Himmel, sie zu beflecken suchten mit ihren Verleumdungen. Die Kamera, die nicht lügen kann, beweist, dass dieses Zerstörungswerk nur von Brandstiftern und Sprengstoffkommandos verursacht werden konnte. Klartext: Die Roten haben es selbst getan. Auch die Nazi-Propaganda in Deutschland log die Tatsachen sofort um und beschuldigte die Opfer. Das sind die Ruinen der altspanischen Stadt Guernica. wenige Stunden, nachdem die bolschewistischen Mordbrenner von den nationalen Truppen vertrieben worden waren. Die jüdische Lügenpresse behauptete, deutsche Flugzeuge hätten die Stadt bombardiert. Jedoch musste die internationale Weltpresse diese Meldung sehr bald als Pressemanöver der Bolschewisten brandmarken, welche selbst die gesamte Stadt beim Verlassen Haus für Haus niedergebrannt hatten. Als die Truppen Frankos in die zerstörte Stadt einrückten, hieß es, das waren die roten Separatisten. Aber in Wahrheit war es nicht so, denn ich bin einer der Zeugen, die den ganzen Bombenangriff gesehen haben. Que cuando entraron las tropas del generalísimo Franco, según expresaba él por la radio, que encontraron todo el pueblo de Guernica arrasado y quemado por los rojos separatistas, que en realidad no es verdad, porque soy uno de los presentes que vi completamente todo el bombardeo. Die entscheidende Schlüsselantwort zu Guernica gab ein ausländischer Journalist, der zugegen war und erzählte, was geschah. Die Sache bekam eine internationale Dimension. La cuestión clave con Guernica fue que hubo un periodista extranjero. Danach versuchten die Frankisten, die Welt davon zu überzeugen, dass nicht sie die Verantwortlichen wären. Und hier zeigt sich klar die Funktion der Propaganda im spanischen Bürgerkrieg, die sich über die Tatsachen erhob. Der Konflikt der Weltmächte zeigte sich hier bereits in Europa. Noch bevor Picasso sein berühmtes Gemälde gemalt hatte, wurde Guernica bereits zum mächtigen Symbol. Representado por la fractura en este momento en Europa. Es war eine gute Lektion, die wir nie vergessen sollten. Der Krieg bringt nichts als Schmerz und Blut. Que la guerra no sirve nada más que para traer dolor y sangre. Der Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe Hermann Göring sagt später über die deutsche Beteiligung am spanischen Bürgerkrieg Folgendes. Als in Spanien der Bürgerkrieg ausgebrochen war, sandte Franco einen Hilferuf an Deutschland um Unterstützung, besonders in der Luft. Man darf nicht vergessen, Franco stand mit seinen eigentlichen Truppen in Afrika, konnte nicht herüberkommen, da die Flotte in den Händen der Kommunisten war oder, wie sie sich damals nannte, der zuständigen Revolutionsregierung in Spanien. Das Entscheidende war, dass zunächst seine Truppen nach Spanien kamen. Ich sandte mit Genehmigung des Führers einen großen Teil meiner Transportflotte und sandte eine Reihe von Erprobungskommandos meiner Jäger, Bomber und Flakgeschütze hinunter und hatte auf diese Weise Gelegenheit, im scharfen Schuss zu erproben, ob das Material zweckentsprechend entwickelt wurde. Damit auch das Personal eine gewisse Erfahrung bekam, sorgte ich für einen starken Umlauf, das heißt, immer wieder neue hin und die anderen zurück. Wer in dem offiziellen abschließenden Bericht des Führungsstabs über den Einsatz der Legion Condor in Spanien folgende Zeilen liest, die freilich spätere Einsätze mit anderen Flugzeugtypen betreffen, wird der These, Spanien sei für Hitler das Übungsfeld für die späteren Terrorangriffe seiner Luftwaffe gewesen, kaum widersprechen können. Die primitive Unmenschlichkeit, in der Morden zu einem Sport wird, spricht für sich. Die Sturzkampfgruppe bekämpft kleinere Ziele in fast senkrechtem Sturzflug mit einer Bombe schwersten Kalibers. Vor wenigen Jahren erst in Deutschland entwickelt, stellt sie heute eine gefürchtete Waffe dar, die ihre Feuertaufe in Spanien bei Teruel Anfang 1938 erhielt. Bald war die kleine, wie eine Raubtier anmutende Maschine bei Freund und Feind bekannt, hier unter dem Namen Yolante, während die Roten sie Angelita nannten. Wo immer in den kommenden Monaten ein wichtiges Punktziel zu bekämpfen war, sei es eine Brücke, ein Verkehrsknotenpunkt, ein Munitions- oder Brennstofflager, der Sitz eines Truppenstabes, ein Schiff oder eine unangenehme Flakbatterie, unermüdlich griffen die Stukas an und kannten nur ein Ziel, Volltreffer. Zur Katalonien-Offensive gab es als Weihnachtsgeschenk neue, stärkere und schnellere Maschinen. Im Hafen Tarragonas wurde ein fluchtbereiter Dampfer versenkt. Ein zweites mit Kriegsgerät beladenes Schiff noch vor dem Einfahren in den Hafen Barcelonas durch Volltreffer zerstört. Der letzte Einsatz der Stukas bei der Toledo-Front im März 1939 brachte ihr noch einen schönen Abschiedserfolg. 4 Angriffe, 4 Volltreffer. In vielen 100 Fällen hat die Stuka ihre Kriegstüchtigkeit erwiesen und ihrem Namen als Scharfschütze unter den Kriegsfliegern Ehre gemacht. Was geht in diesen Männern vor, die in ein fremdes Land geschickt eine Bomberwaffe ausprobieren sollen? Ein Schweizer Journalist sammelte im Februar 1937 die folgenden Verhörunterlagen von abgeschossenen deutschen Fliegern der Legion Condor. Am 27. Februar nachmittags 4 Uhr hatte ich Gelegenheit, durch die Bereitwilligkeit des republikanischen Kriegsministeriums mit zwei deutschen Kriegsgefangenen eine Unterredung von 6 Stunden zu führen. Die beiden Kriegsgefangenen waren der Fliegeroberleutnant Otto Winterer von der Jagdstaffel Immelmann, stationiert in Döberitz, und der Unteroffizier Günter Löning vom Kampfgeschwader Bölke, stationiert in Hannover. Beide Kampfflieger sind bei Madrid abgeschossen worden. Oberleutnant Winterer steuerte eine Maschine Heinkel und führte gerade einen Erkundungsflug aus, als sein Motor durch eine Kugel außer Tätigkeit gesetzt wurde. Winterer versuchte noch, den Apparat auf 1200 Meter hochzureißen, um in Frankos Linien niederzukommen. Das gelang ihm nicht mehr. Löning fuhr als Funker einen modernen Bomber Ju-86. Dieser Bomber wurde durch die republikanische Aviation heruntergeholt. Von den 4 Insassen, gleichfalls deutsche Offiziere, blieb nur der Unteroffizier Löning am Leben. Die anderen wurden beim Aufschlag zerfetzt. Löning hat wie durch ein Wunder nur eine kleine Kopfwunde. Handschriftliche Erklärung des Unteroffiziers G. Löning. Am Anfang einer freiwilligen Erklärung möchte ich hier aussprechen, dass ich nicht irgendetwas niederschreibe, um mir persönliche Vorteile zu verschaffen. Im Gegenteil, ich bin der Überzeugung, dass der Weg, den ich hiermit antrete, ein beschwerlicherer sein wird als die Zukunft bei stillem Abwarten. Heute sehe ich es als meine Verpflichtung an, nicht immer konsequent in meinen Handlungen in Bezug auf meine Auffassung gewesen zu sein. Ich bedauere aufrichtig, als deutscher Unteroffizier stillschweigend eine Kommandierung für wildfremde Interessen angenommen zu haben und mich selber damit zum Landsknecht gegen das spanische Volk zu stempeln. Der Einsatz des Lebens hat nur dann einen Sinn, wenn man von seiner Aufgabe restlos überzeugt ist. Den Kampf gegen andere kann man ebenfalls nur führen, wenn man die Notwendigkeit einsieht. Ich bin gewillt, nachdem so viel Neues auf mich eingestürmt ist, hierüber weiter zu sprechen. Günter Löning, Unteroffizier im Geschwader Bölke, Hannover, Valencia, 27. Februar 1937. Die Erklärung des Oberleutnant Winterer. Ich bin 2 Tage in Gefangenschaft des republikanischen Spanien. Die anständige und rücksichtsvolle Behandlung, die ich erfuhr, hat mich in Erstaunen gesetzt. Ich habe gesehen, dass hier ein großer Teil des spanischen Volkes mit zähem Willen für seine Ideen und seine Staatsform kämpft und habe Achtung davor bekommen. Es formt sich in mir ein ganz anderes Bild des spanischen Bürgerkrieges und ich weiß noch nicht, wohin es führt. Ich würde kein zweites Mal hierher herunterkommen, um die Leiden dieser Menschen zu vergrößern. Otto Winterer, Valencia, den 27. Februar 1937. Literaturhinweise: The Trials of the Major War Criminals, 37 Bände, Nürnberg 1947 bis 1949. Zitiert nach Der spanische Bürgerkrieg in Augenzeugenberichten. Herausgegeben von Hans Christian Kirsch, Düsseldorf 1967. Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Du bist charmant und so gekonnt arrogant, na und so weiter. Von deiner Art gibt's leider viel zu viel. Die Sexualität intakt, die Gefühle vertrackt, deine Sprüche beknackt. Du Schaf im Wolfspelz, du imponierst mir nicht. Doch es gibt so viele, die dich lieben, die dich beneiden, und so wird's bleiben. Denn jeder Knecht gibt dir recht und das Wetter bleibt schlecht. Denn du bist charmant und so arrogant, Hoffnung und so weiter. Von deiner Art gibt's leider viel zu viel. Dein blauer Blick tief, dein Lächeln hängt schief, dein Schwanz so kommunikativ. Du Schaf im Wolfspelz, du imponierst mir nicht mehr. Werner hier im Studio. Hallo, guten Morgen. Wie geht's? Guten Morgen. Gut geht's, wie jeden Samstag, wenn ich hier losschwätzen kann und mich erleichtern kann. Und wenn wir die ganzen Sachen rauslassen können, die wir die Woche über so aufgesogen haben. Moment, du sprichst für dich. Ah, du nicht? Nein, ich würde das nicht so formulieren. Also, wenn du, ich würde sagen, wenn ich die Sachen rauslassen kann, okay, die ich angestaut habe, für mich ist das eine andere Art von Radio und von Herangehensweise und von Kommunikation. Okay, für mich ist es reine Therapie, Selbst- das hast du schon mal gesagt. Therapie, ja, gut, ja. Also gut, von mir aus, man sagt ja, alle reden über das Wetter, aber von mir aus nicht. Wir brauchen nicht heute über das Wetter zu reden. Es gibt viele andere Sachen, die interessant waren. Es gab hier in Barcelona diese Woche etwas, das war wohl in der Geschichte, und da sind sich viele zeitgenössische Beobachter, zu denen ich auch gehöre, einig, das war etwas Besonderes. So etwas hat es noch nie gegeben. Es gab eine Art Mobilisierung und Demonstration, die es wirklich so in dieser Art noch nie gegeben hat. Wir waren, glaube ich, Zeugen und Zeuginnen eines historischen Moments. Es ging um die organisierte Wut der Frauen. Es ging um den landesweiten Frauenstreik hier in Spanien. Es waren Millionen unterwegs. Der Internationale Frauentag wurde in diesem Jahr hier in Spanien in Form eines Streiks begangen. Unter anderem Ziel war es, das Land lahmzulegen, um gegen jegliche Diskriminierung von Frauen zu protestieren. Rund 300 Frauenorganisationen riefen zu einem Arbeits-, Uni-, Konsum- und Pflegestreik auf. Insgesamt fanden in mehr als 200 Städten hunderte Aktionen, etwa Protestzüge, statt, wie die Online-Zeitung El Salto berichtete und wie wir von Niemandsland auch bestätigen. Die regierende postfrankistische Volkspartei lehnte den Ausstand ebenso ab wie die neoliberalen Ciudadanos. Überraschend groß war die Beteiligung von Journalistinnen, Reporterinnen der Zeitung El País und von anderen Blättern, wie auch Moderatorinnen, blieben sie alle der Arbeit fern, darunter sogar konservative Frauen. Außerdem fielen am Donnerstag viele Züge aus. Der öffentliche Nahverkehr in Madrid und hier in Barcelona war doch sehr beeinträchtigt, sehr unregelmäßig. In Barcelona am Mittwochabend hatten sich bereits rund 200 Menschen unter dem Motto »Feministische Selbstverteidigung, organisieren wir die Wut« versammelt. In Madrid gab es Auseinandersetzungen mit der Polizei, als Frauen ein Mittagessen des Volkes mitten auf der Gran Via, einer der wichtigsten Einkaufsstraßen der Stadt, veranstalten wollten. Auch in Barcelona griffen Einsatzkräfte Demonstrationen an. Die zwei großen Gewerkschaften, UGT und CCO, das war die Überraschung, sprachen von rund 5 Millionen Arbeiterinnen und Arbeitern, die sich an einem zweistündigen Generalstreik beteiligt hatten. Es habe sich dabei um eine beispiellose Aktion in der Geschichte der Gewerkschaftsbewegung des Landes gehandelt, erklärte die CCOO in einer Stellungnahme. Lo que están oyendo son los gritos de Viva la huelga feminista, Gora. La lucha feminista. La lucha feminista. Esto es lo que se está escuchando en Bilbao, insisto, Ja, das war schon beeindruckend, Werner. Bist du auch unterwegs gewesen an diesem Tag? Natürlich, selbstverständlich. Und? Oben am Paseo de Gracia. Ja, war wirklich beeindruckend. Ja. Unheimlich viele Leute da. Also ich will mich jetzt nicht auf die Zahlen festlegen, aber wirklich alle, die irgendwas davon mitgekriegt haben, sagen, dass es sowas, also jetzt in Bezug auf Frauenthema, noch nie gegeben hat, ne? Und auch in der Presse, in der internationalen Presse sogar, überall wird hervorgehoben, dass Barcelona in diesem Punkt weltweit an der Spitze steht und so weiter. Ja. Und es gab natürlich auch in anderen Ländern, und also in Spanien sowieso, nicht nur in Barcelona oder Valencia oder Madrid, sondern in allen Städten hier, in mehr als 120 Städten in Spanien, eben diese Demonstration erstmal, aber das war das eigentliche Neue an diesem 8. März, eben auch Streik, ja, und jetzt natürlich, wer hat aufgerufen dazu? Das waren erstmal alle, natürlich alle feministischen Organisationen, und dann aber auch Parteien, natürlich da die Linken, Podemos, Izquierda Unida und die ganzen Mareas und so weiter, die darum sich organisieren. Die Rita Maestre, das ist ja so wie das rote Tuch für die Rechten hier, die ist Stadträtin in Madrid, die hat bei ihrem Aufruf auch nochmal darauf hingewiesen, dass in Spanien alle 8 Stunden eine Vergewaltigung stattfindet, alle, und nochmal darauf hingewiesen, dass 90% der Fälle in der eigenen Familie passieren, also gegen die eigene Frau oder gegen die eigenen Töchter. Ne? Und sogar die PSOE, die Sozialistische Partei, hat aufgerufen, und es gab wirklich eine starke Kampagne, tagelang auch in der Presse, auch im Fernsehen. Und, aber du hast es vorher schon angesprochen, wie haben die anderen reagiert, also diese Partei, Partido Popular, ne, die am Anfang haben sie gesagt, wer hier protestiert, das sind nicht die kleinen Hausfrauen, sondern die Eliten. Also Leute, die sich's leisten können, so viel Freizeit haben, sich um sowas zu kümmern, wie diesen Feminismus da. Also Pichos, ne, so schönes Doré, so, das haben sie so angedeutet. Eine Stadträtin, die hat gesagt, ja, das wird von Gruppen organisiert, die Verbindung haben zu Ländern, wo die Frauen Burka tragen müssen. Ne? Also bis hin zu Ministern von der Regierung, ne? Die eine gewisse Tejerina, das ist die Landwirtschaftsministerin, die hat dazu aufgerufen, japanisch zu streiken. Das heißt also, mehr zu arbeiten als am normalen Arbeitstag, um darzutun, dass wir Frauen stark sind. Ja, die Cifuentes, die Präsidentin von der Comunidad Madrid, hat sich auch mit dem gleichen Argument zu Wort gemeldet. Ne? Dann andere, die Cospedal und die Soraya Sainz de Santa Maria, die waren ein bisschen vorsichtiger, die haben gesagt, ja, unsere Aufgabe als Frauen ist es, die jungen Leute auszubilden, und das machen wir, da sind wir unermüdlich dran, nicht erst ab heute. Ne? Da können wir uns keine Ruhepause gönnen, und deshalb können sie sich nicht am Streik beteiligen. Ne? Aber dann mit der ganzen Vorbereitung für den Streik, Presse, Echo und so, war dann also der Regierungspräsident Rajoy doch am Ende gezwungen, sich leicht davon zu distanzieren, und musste dann auch sich so ein violettes oder lila Schleifchen anstecken. Ja, und dann gibt's noch, außer Pro und klares Dagegen, gibt's dann noch die katholische Kirche, und ein Vertreter von der katholischen Kirche, das ist der Bischof von San Sebastian, ein gewisser José Ignacio Munilla. Wo könnten wir denn, was könnten wir denn da vermuten? Ist er eher dafür oder eher gegen den Streik der Frauen? Was schätzt du? Ist das eine Frage an mich oder an die Hörer insgesamt? Oder eine rhetorische Frage? Jeder sollte sich das fragen. Also ich will es gleich mal vorwegnehmen, die Antwort. Er sagt, gegen diesen radikalen Feminismus, dahinter steckt der Satan, der sich immer solche Sachen ausdenkt. Ja, es gibt in rechten Kreisen die Theorie und die Auffassung, dass der Satanismus die katholische Kirche und die christlichen Werte zerstöre und dass der Feminismus eine Ausgeburt dieses Satanismus sei, weil er ja die heilige Ordnung von Mann, Frau, Kirche, Staat, von göttlicher Vorsehung und von allen von Gott eingerichteten Institutionen, wie die heilige Institution der Ehe, zerstöre. Das ist ein fester Glaubenssatz fundamentalistischer Christen. Was auch interessant war, am nächsten Tag und schon am selben Abend, als sie gesehen haben, diese Frauenrebellion, anders kann man das gar nicht mehr nennen, hat Ausmaße angenommen, die man nie zuvor gesehen hat in einem Land. Da haben sich schnell alle mit auf den Karren gesetzt, besonders dieser Rajoy, als ich den dann mit diesem lila Schleifchen sah am nächsten Tag in den Nachrichten, da ist mir fast übel geworden, dass diese Leute sich nicht schämen. Haben sich jahrelang, jahrzehntelang nur lustig gemacht über diese Weiber, diese Feministinnen. Und jetzt auf einmal merken sie, huch, die sind so aufgewacht, die Frauen, die sind so wütend, die lassen sich nicht mehr mit irgendwelchen Sprüchen abspeisen, sondern da ist was ganz anderes in Gang gekommen, eine ganz andere Dynamik. Halt, halt, die kontrollieren wir ja gar nicht mehr. Das ist genau dasselbe wie mit den Rentnern. Die Leute stehen einfach auf und fangen an, wütend für ihre Rechte zu kämpfen, zu schreien und sich zu zeigen. Wenn wir stillstehen, steht die Welt still. So lautete das Motto eines feministischen Streiks gegen Benachteiligungen am Arbeitsplatz, gesellschaftliche Diskriminierung und häusliche Gewalt am Frauentag hier in Spanien. Toll war auch, das hat es so auch noch nicht gegeben, dass die Gewerkschaften, die zwei großen Mehrheitsgewerkschaften UGT und CCO, sich diskussionslos praktisch angeschlossen haben und haben ja erstmal nur zu einem zweistündigen Streik mobilisiert. Das ist schon mal eine ganze Menge. Die Separatisten haben das nicht geschafft mit ihrem Gerassel und Gerumpel und Geschrei. Und das ist schon mal eine tolle Sache. Und die sollten also nur 2 Stunden streiken, doch die Basis entschied anders und blieb der Arbeit zum großen Teil ganz fern. Und es gab auch tolle Sprüche. Da meinte eine Frau in der Demo auf ihrem Transparent, jetzt wo in den Firmen und in den Betrieben die Frauen heute nicht arbeiten, müssen die Bosse sich gegenseitig sexuell angrapschen und verfolgen. Que se acosen sexualmente entre sí los directivos. Ja, zu diesem Thema, ne, wo dann viele Leute gesehen haben, diesen ganz klaren Riesenerfolg des Aufrufes zu den Demonstrationen und zum Streik, dass dann eben ganz schnell noch viele da aufgesprungen sind. Nicht nur der Rajoy, also genau was ist bei den Gewerkschaften los? Ne? Die kleineren Gewerkschaften und die anarchistischen Gewerkschaften, die haben von vornherein gleich zum 24-stündigen Generalstreik aufgerufen und eben die großen, sagen wir, die von mir aus nicht gelben, sondern reformistisch angehauchten Gewerkschaften, Comisiones Obreras und UGT, eben nur zu einem zweistündigen Streik. Und ich bin sicher, wenn die, also die zwei großen Gewerkschaften, wenn die gewusst hätten, was für ein Riesenerfolg das wird, dann hätten die von vornherein auch für 24 Stunden plädiert. Ne? Jetzt auf der anderen Seite, was ist das Wichtige? Am 8. März geht man, wie in den ganzen letzten Jahren, dann so wieder nach Hause und sagt, ja, es war schön, viele Leute da, also dann bis nächstes Jahr. Das Ganze hat auch mit einem Riesenerfolg, eben nur dann wirklich einen Erfolg, wenn wir uns fragen, was passiert ab morgen, ja. Und da brauchen wir halt dann eben doch diese zwei etwas lauen Gewerkschaften, wenn wir da was erreichen wollen und was organisieren wollen. Mal sehen, wie das weitergeht. Ein Motto dieser großen, großartigen Frauen, Rebellion an diesem vergangenen Donnerstag, dem 8. März, war natürlich auch, dass die Frauen sagten, wir wollen jetzt die reale Gleichberechtigung. Auf dem Papier und in den Sonntagsreden nützt uns das gar nichts. Und die haben schon gezeigt, dass sie fähig sind, ein Land so gut wie lahmzulegen. Sie haben gesagt, wir putzen heute nicht, wir kümmern uns nicht um die Kinder, wir pflegen nicht die Alten, wir kochen nicht. Hunderte von Zügen, U-Bahnen und Bussen fuhren laut Verkehrsministerium nicht. Müllabfuhr wurde nicht eingesetzt in Madrid, beziehungsweise nur eingeschränkt. In Barcelona blockierten die Streikenden sogar die wichtigsten Zufahrten zur Stadt, was die Polizei teilweise dazu veranlasste, zu räumen und auch gegen streikende Frauen vorzugehen. In den bekanntesten Radiosendern waren nur männliche Sprecher zu hören. Die Redaktionsräume beim staatlichen Fernsehen blieben weitgehend leer. Eines der beliebtesten Morgenprogramme auf einem Privatsender in der Cadena Ser fiel aus. Die Moderatorin hatte sich ebenfalls dem Streik angeschlossen. Viele Schulen und Fakultäten schlossen mangels Personal. Gründe für den Ausstand gibt es viele, viele, viele. Frauen verdienen je nach Studie bis zu 23% weniger als ihre männlichen Kollegen. 75% der Teilzeitarbeitsplätze sind von Frauen besetzt. Nur 50% der arbeitslosen Frauen erhalten Stütze. Bei den Männern sind es 60%. Außerdem haben nur knapp 38% der Frauen einen Rentenanspruch. Bei den Männern sind es 62%. Die Renten der Frauen liegen 57% unter denen der Männer. 42% der Alleinerziehenden leben an oder unter der Armutsgrenze. 81% davon sind Frauen. Ich könnte hier noch stundenlang weitere Argumente aufzählen, aber sogar die Königin hat gestreikt. Königin Letizia, die Erste. Und es war wirklich beeindruckend. Liebe Hörerinnen und Hörer, sowas haben wir selber als Niemandsland, alte Niemandsland, Redakteure noch nie erlebt. Über 300 Kundgebungen fanden in ganz Spanien statt. So zum Beispiel um 12 Uhr vor dem Rathaus in Madrid. Neben Bürgermeisterin Manuela Carmena nahmen auch Mitglieder des Stadtrats teil. Selbst, wie gesagt, gerade Königin Letizia hatte ihren Terminkalender vollständig geleert. Ja, Handkurs für die Majestät. Ihre Gnaden hat sich zum Volk herabgebeugt und hat gesagt, wir sind alle ein Volk. Laut Umfragen glauben 82% der Spanier und Spanierinnen, dass der Streik gerechtfertigt war. Reproduciendo. Viva la huelga feminista. Hora roca feminista. Dignidad, dignidad, Hora dignidad. Roca feminista. Lo que están oyendo son los gritos de viva la huelga feminista. Gora. La lucha feminista. La lucha feminista. Gora, feminista. Gora, sí. Esto es lo que se está escuchando en Bilbao, insisto, es emocionante. La imagen que se está viviendo hasta ahora en Bilbao y que se está reproduciendo ahora en toda España. Carlos Pla, factoría de Ford, Valencia, allí paros también. Y... Das waren Sprecher der baskischen Radiosendung Borochi Goro. Die haben gesagt, sowas haben wir noch nie erlebt, die waren völlig baff. Die haben da live berichtet am Rand der Demo und wussten gar nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht bei so vielen rebellischen Frauen, die da ja in einer Art Woge auf dem Platz vor dem Rathaus in Bilbao waren. Also ich war hier in Barcelona dabei, muss aber sagen, ich bin nicht mitgelaufen, ich bin nur am Rand gestanden und habe mir besonders die transparente. Ja, Werner angestellt. Bürger, lass das Gaffen sein. Komm herüber, reih dich ein. Ich weiß, aber ich bin ja auch schon älter, bin nicht mehr so marschfähig. Ne? Und dann so einige wirklich sehr gute, interessante Plakate und Transparente gab es da, also abgesehen von dem klassischen Manolo Manolito, heute cuidas du solito, also Manolo, du heute sorgst du alleine für dich. So, daneben gab es noch andere Sachen, wie zum Beispiel hasta los ovarios de tantos cojones, ja, oder nos quitaron tanto, also auf Deutsch ungefähr, man hat uns so viel weggenommen, dass wir jetzt auch noch die Angst verloren haben. Oder wir kennen eure, also an die Männer gerichtet, wir kennen eure wahre Größe nicht, bis wir endlich aufstehen. Also sehr, oder auch hier noch einen habe ich hier, auch an die Männer gerichtet natürlich, über eine Frau, freie und selbstbewusste Frau regt ihr euch mehr auf als über Tote. Also angespielt auf die männliche Gewalt, ermordete Frauen. Und also hier in Spanien sind es jedes Jahr ungefähr im Durchschnitt 50 oder mehr als 50 tote Frauen im Jahr, umgebracht von ihren Männern oder Freunden oder Ex-Freunden oder Ex-Männern. In Argentinien gab es auch starke Demonstrationen, dort sind es 6-mal mehr, 300 ermordete Frauen jedes Jahr. Und natürlich wie immer Mexiko, allein im Jahr 2016 2750 ermordete Frauen. USA habe ich keine Zahlen, was da rüberkommt, ist nur, dass Trump gesagt hat, also was er erzählt hat, was er alles getan hat, um die Frauen in die Arbeitswelt zu integrieren. Ja, da kann man nur staunen. Also nur noch mal dran erinnern, USA, ne, die haben Wahlrecht für Frauen weniger als 100 Jahre. Also erst Anfang der 20er Jahre ist es eingeführt worden in USA. Und ist auch USA das einzige Land in der sogenannten ersten Welt, wo ein Unternehmer nicht verpflichtet ist, einer Frau Mutterschaftsurlaub zu geben. Und das allerschönste Schild, was ich gesehen habe, das trug so eine alte Omi und war offenbar an die jüngeren Frauen gerichtet, was sie da auf ihren Karton geschrieben hatte. Was ich für mich nicht haben konnte, das soll für euch sein. Das fand ich gut. Ja, es war sehr viel Fantasie im Spiel, sehr viel Wut, sehr viel Zorn, sehr viel Energie. Ich bin auf der Via Laietana von der Plaza Urquinaona bis zur Plaza San Jaume mitgegangen mit der Demo. Und da ist mir aufgefallen, es waren unglaublich viele ganz junge Leute, zu 95% Frauen in dieser Demo, auch ein paar Herrschaften und Herren und Männer waren dabei. Aber das waren riesige Gruppen von jungen Frauen, junge Mädchen auch, 15-, 16-Jährige, mit feministischen Parolen. Eine Sache, die man vor ein paar Jahren noch nicht für möglich gehalten hätte. Da hatte eine Gruppe von Mädchen, hatte ein großes Transparent, darauf stand, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Es war wirklich eine ganz tolle Sache und wir hoffen, dass sich das jetzt in Zukunft auch in Strukturen manifestiert und dass die Frauen und die Mädchen zusammen mit den Männern, die auch etwas dafür tun müssen, ihre Rechte real geltend machen können. Niemandsland 91.4 FM, meine Damen und Herren, ein freies Radio hier in der Stadt, wieder zu hören auf FM. Auf UKW. Wir waren jetzt ein paar Wochen durch technische Probleme daran gehindert worden, live zu senden. Wir waren nur im Internet, aber jetzt sind wir wieder da. 91.4 FM Contrabanda. Vielleicht stirbt man jetzt wieder jünger, vielleicht nicht mehr nur anderswo. Vielleicht wäre die Wahrheit zu grausam, vielleicht war das schon immer so. Vielleicht bleibt man auch wach, vielleicht spricht man darüber, vielleicht hebt man sich Zeitungen auf. Vielleicht sitzt man hilflos im Zug heute Morgen und hat keine Karte gekauft. Und sie dreht sich um, Rotwein macht Drama aus allen Banalitäten. Und sie dreht sich um, jemand wird warten und jemand wird sich verspäten. Über allem steht immer derselbe Mond, wie immer und immer wieder. Und all das gab es schon einmal. Vielleicht sind die Schulden egal, vielleicht sind wir gar nicht so hilflos. Vielleicht haben wir eine Wahl, vielleicht geht man tanzen, vielleicht hat man Arbeit und versucht die Angst zu vergessen. Vielleicht hat man heute Nacht niemand verloren, vielleicht hat man selbst nichts zu essen. Und sie dreht sich und Wodka macht Unsinn aus. Dreht sich um, jemand wird warten und jemand wird sich verspäten. Über allem steht immer derselbe Mond, wie immer und immer wieder. Und all das gab es schon einmal. Die Feinde, die Gründe, die Lieder. Geboren. Vielleicht fühlst du dich übersehen. Vielleicht hast du Angst vor der Freiheit oder Angst, heute nach Hause zu gehen. Vielleicht muss man gar nichts erklären. Vielleicht sind die Gründe egal. Vielleicht sind wir gar nicht so hilflos. Vielleicht haben wir eine Wahl. Und sie dreht sich um. Und Schmerz macht Soldaten aus Handwerkern und Poeten. Und sie dreht sich und Angst macht aus lachenden Kindern, Kinder, die beten. Über allem steht immer derselbe Mond, wie immer und immer wieder. Und all das gab es schon einmal. Die Mauern, die Lügen, die Feinde, die Gründe, die Fahnen, die Toten, die Lieder. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, el 91.4, freqüència modulada. Also Samstag, der 10. März 2018. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Katalonien, Thema Separatismus. Es gibt das Tauziehen um die Republik. Hier hat unsere Kollegin Mela Theurer in der Jungen Welt einen interessanten, längeren Artikel geschrieben zur Situation in Katalonien. Und daraus zitiere ich mal kurz. In Katalonien fordert die antikapitalistische KUP den Bruch mit dem spanischen Staat. Der Prozess zur katalanischen Unabhängigkeit ist blockiert, schreibt Frau Theurer. Die Parteien, die für die Eigenständigkeit eintreten, schaffen es nicht, einen Ausweg aus der verfahrenen Situation zu finden. Dabei wäre es laut der linken antikapitalistischen Kandidatur für die Volkseinheit KUP ganz einfach. Es müsste nur das Mandat des Referendums vom 1. Oktober, das durch die von Madrid aufgezwungenen Wahlen vom 21. Dezember erneut bestätigt wurde, angenommen und mit dem Aufbau einer Republik begonnen werden. So einfach wäre das. Deswegen will die KUP den neuen Kandidaten für die Präsidentschaft der Generalitat, Jordi Sánchez, nicht wählen. Stattdessen fordert sie einen Bruch mit dem spanischen Staat. Wir wissen mittlerweile, beides ist unmöglich, beides wird nicht passieren. Jordi Sánchez wurde vorgeschlagen, der oberste Gerichtshof hier in Spanien hat die Kandidatur von Jordi Sánchez, der im Gefängnis sitzt, bereits abgelehnt. Er darf nicht aus dem Gefängnis und sobald die KUP weitermacht, eine Republik bzw. einen Abspaltungsprozess von Spanien weiter voranzutreiben, machen sie sich strafbar und werden dann wieder von Richtern mit Verboten überzogen werden. So sieht's aus. Der KUP-Abgeordnete Carles Riera bekräftigte am Montag bei einer Pressekonferenz in Barcelona diese Position. Dabei gehe es nicht um Sánchez, sondern um das Programm der beiden Parteien Junts per Catalunya, Junts per Cat, und der republikanischen linken Kataloniens ERC, die ihn aufgestellt haben. Riera warf ihnen vor, lediglich für eine Autonomie einzutreten und sich deswegen mit Aufrufen zum Ungehorsam schwer zu tun. Junts per Cat und ERC hätten versagt, unterstrich Riera. Der ist natürlich völlig radikal. Bei ihm, bei Carles Riera, gibt es nur eins, fundamentale Opposition, radikale Opposition. Dazwischen existiert für ihn natürlich nichts. So habe der ehemalige Präsident Carles Puigdemont kurz nach dem Referendum darauf verzichtet, die Unabhängigkeitserklärung zu verkünden, wie es das eigens dafür geschaffene Gesetz vorsah. Zwar räumte Puigdemont am 2. März in einem Interview mit dem Radiosender RAC 1, RAC U, selbstkritisch ein, dass sein Rückzug ein Fehler war. Doch rechtfertigt er seine Entscheidung damit, dass dies für Madrid die Voraussetzung zum Dialog war. Dass dieser letztlich nicht stattfand, war für die KUP keine Überraschung, denn bereits damals bestand dafür keine Grundlage mehr. Auch an der Basis der Unabhängigkeitsbewegung hätte man das Spiel auf Zeit nicht verstanden. Gut, also am gestrigen Freitag, dem 9. März, wurde vom Verfassungsgericht die Kandidatur des im Gefängnis sitzenden Jordi Sánchez abgelehnt. Der Mann sitzt seit dem 16. Oktober wegen des Vorwurfs der Aufwiegelung und Rebellion in Untersuchungshaft. Ebenfalls am Montag startete der ERC-Politiker Joan Tardà eine Initiative für ein neues politisches Bündnis. In einem Artikel für die Zeitung El Periódico wandte er sich damit an den Vorsitzenden des Linksbündnisses Catalunya en Comú, Xavier Domènech, und an die katalanischen Sozialdemokraten der PSC. Junts per Cat lehnte indes eine Kooperation mit der PSC kategorisch ab, weil diese eine Komplizin des Artikels 155 sei. Auch die KUP vertritt die Auffassung, Allianzen seien nur innerhalb des republikanischen Lagers zu schmieden, des separatistischen Lagers. Republikaner sind andere natürlich zum Teil oder zum großen Teil auch. Die ERC scheint angesichts der knappen Mehrheit der Befürworter der Unabhängigkeit im Parlament nach alternativen Bündnispartnern zur KUP zu suchen. Damit soll der Druck auf die Antikapitalisten erhöht werden, doch für Sánchez zu stimmen. Ja, zu dieser Geschichte da, also dieser Tardà, das ist ja wirklich ein wichtiger Mann bei ERC, bei dieser Partei, bei Esquerra Republicana de Catalunya, und das war wirklich relativ vernünftig, eingedenk, dass es eben aus dieser Ecke kommt, was er gesagt hat. Und jetzt die anderen, auch von seiner eigenen Partei, Dienich und die KUB, wie du gesagt hast, deren Chefin, die ist ja auch im Exil jetzt, in der Schweiz irgendwo, nicht nur der in Brüssel. Das Anna ist, Gabriel. Ja, und also im Grunde geht der Kulebronn immer weiter, diese Seifenoper. Ja, es tut sich nichts, es rührt sich nichts. Ja, Werner, dieser Darda hat immerhin eine Dosis Realismus ins Spiel gebracht und hat gesagt, wir müssen doch dieses jämmerliche Spielchen beenden. Wir können doch nicht ewig so weitermachen. Am Ende haben wir nämlich gar nichts. Da haben wir weder die Autonomie noch sonst was. Und Madrid wird fröhlich weiter regieren. Und in Katalonien wird es nie mehr eine reale Autonomie geben. Das heißt, es wird ihnen sehr, sehr viel weggenommen. Ja, ja, das stimmt natürlich. Und das sage ich ja, der ist relativ vernünftig, was er da gesagt hat gegenüber der Zeitung da. Ne? Und also überraschend hat mich überrascht, dass der solche Töne spuckt. Die Frage ist natürlich, wie er, ob er innerhalb von seiner Partei ERDEC damit durchkommt. Da ist ja der andere, der eigentliche Vorsitzende von ERDEC, der sitzt ja, wie gesagt, der ist schon Kellers im Knast. Und dann haben die, gerade diese ERG, einen Parlamentspräsidenten jetzt ernannt, einen gewissen Turrent heißt er. Und der hatte jetzt so eine Begegnung der dritten Art vor ein paar Tagen. Da war er beim KDF. Aber das heißt nicht, wie viele vielleicht denken, Kraft durch Freude. Das hieß früher Kreis deutscher Führungskräfte. Aber weil sich das ja auch noch so ein bisschen wie KDF aus der NS-Zeit anhört, haben sie es jetzt genannt Kreis deutschsprachiger Führungskräfte. Und da sitzen sie also alle hier in Barcelona und diese hochkarätigen Führungskräfte der deutschen Industrie und Wirtschaft, Handelskammer ist mit dabei und so eben, ja. Und da ist er dann hingegangen zu einer Versammlung von denen und wollte eben da tun, also dieser Parlamentspräsident Roger Torrent, seine Sicht zu der katalanischen Frage und so. Und dann, also ganz verbindlich, sagen wir mal, ne? Und dann kamen dann Fragen aus dem Publikum von diesen KDF-Leuten, ne? Glauben Sie, dass es Stabilität und Sicherheit juristische geben kann, wenn der Präsident im Knast sitzt? Oder sind Sie sich dessen bewusst, den Schaden, die dieser ganze Unabhängigkeitsprozess verursacht hat, ja? War es höflich, dem König Felipe den Gruß zu verweigern, wo er hier war, oder das gelbe Schleifchen, das sie da tragen, also in Solidarität mit denen, die im Knast sitzen, das beleidigt uns, ja, in diesem Ton. Und dann gab es noch einen besonders, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber ich habe ihn kurz gesehen im Fernsehen, einer von diesen versammelten Deutschen da, wenn ich mich recht erinnere, der sah so aus wie so ein stiernackiger, untersetzter Unternehmer eben, ne? Und so Leute wie dann, die beim Volksfest aufstehen, um irgendwas zu sagen, dann hört er, jetzt kommt so ein beifälliges Gemurmel, ne? Das gibt ihm dann Mut und dann wächst er immer mehr und dann hört er so, ja, ja, richtig und so. Und dann fühlt er sich auf einmal so berufen, als Volkstribun diesem Katalanen da mal ordentlich Bescheid zu sagen. Und sagt dann noch, also ich bin dafür, dass Sie alle in Knast gehen. Vamos a tener mínimo 20 años para conseguir otra vez la fase que teníamos antes. Por lo tanto, por las mentiras y que es contra la ley que ustedes están haciendo. voto yo que todos ustedes van a la prisión. Was für ein schöner Sonntag. Ja, das war dieser deutsche führungskräftige Unternehmer und der hat dem Torrent die Leviten gelesen. Man muss natürlich dazu sagen, dieser Typ, dieser Torrent, vertritt natürlich eine Institution, kommt aber an als Separatist mit seiner gelben Schleife und macht, wo er auch ist, wo er geht und steht, macht er Politik für die Abspaltung von Spanien. Der soll sich also nicht wundern, wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus. Dass er da bei den rechten Unternehmerkreisen ein negatives Echo bekommt, das hätte er sich ausrechnen können. Er soll sich nicht beschweren, weil er gehört auch zu den Schreiern, wenn ein Politiker in seine Nähe kommt, der ihm nicht genehm ist, den er als spanischen Faschisten beschimpfen kann, dann macht er das auch gerne. Insofern ist das 50-50. Dieser Typ hat keinen Grund, sich da groß aufzuregen. Der kriegt von den gleichen Leuten wie er genau dasselbe zurück, wie er in die andere Richtung schreit. Und das ist, was wir haben hier in Katalonien. Themenwechsel. Berlin, Luxemburg. In der BRD lebten im Jahr 2016 insgesamt 7,3 Millionen armutsgefährdete Frauen. Laut Zahlen des Europäischen Statistikamts Eurostat stieg ihr Anteil binnen 10 Jahren von 13% auf 17,8%. Das ist unglaublich. Besonders Seniorinnen seien betroffen. Niedrige Löhne und unfreiwillige Teilzeit im Berufsleben hätten niedrigere Renten zur Folge. Das erklärte laut deutscher Presseagentur die Sozialexpertin Sabine Zimmermann der Bundestagsfraktion von Die Linke am Mittwoch in Berlin. Eurostat veröffentlichte außerdem Daten zum Lohnunterschied. Demnach erhalten Frauen im Durchschnitt 16% weniger als Männer. 2016 lagen die Gehälter von Frauen in Rumänien und Italien 5% unter denen der Männer, während die Lücke in Estland 25%, Tschechien und Deutschland beide fast 22% am größten sei. Kontrolle in einer Londoner Klinik für künstliche Befruchtung. Gelangt der wertvollste Herrenmenschensaatkuchen in einen geteerten Eimer. Thema Imperialismus. Thema Bundeswehr. Deutsche Waffen, deutsches Geld. Deutsche Truppen mittlerweile auch wieder. Berlin. Das Bundeskabinett hat die Verlängerung von 6 Bundeswehreinsätzen mit derzeit rund 2600 Soldaten beschlossen. Darunter sind die 3 wichtigsten sogenannten Missionen in Mali, in Afghanistan und im Irak. Für diese 3 sollen mehr Militärs entsandt oder deren Einsatzgebiet soll ausgeweitet werden. Über die Mandate muss der Bundestag noch abstimmen, wobei die Annahme als sicher gilt, die Annahme im Parlament natürlich. Laut Beschluss des amtierenden Kabinetts vom Mittwoch soll das Afghanistan-Kontingent auf bis zu 1300 Soldaten aufgestockt werden. Das wird mit der sehr schlechten Sicherheitslage in Afghanistan begründet. Auch der Bundeswehreinsatz als Teil einer UN-Mission im westafrikanischen Mali soll um 100 weitere Soldaten ausgeweitet werden. Im Irak sollen fortan mit weniger deutschem Personal, aber im gesamten Land Bagdads Truppen ausgebildet und beraten werden. Kommen wir noch einmal zum Thema Frauen. Noch einmal Berlin. Das vor 5 Jahren eingerichtete Hilfstelefon Gewalt gegen Frauen 080-00-11-6016 wird zunehmend in Anspruch genommen. Von Jahr zu Jahr melden sich mehr Betroffene und Bezugspersonen, wie Bundesfamilienministerin Katharina Barley von der SPD am Montag in Berlin erklärte. Zwischen März 2013 und Ende 2017 haben sich Ratsuchende und Hilfesuchende über 143.000 Mal an die rund um die Uhr erreichbare Beratungsstelle gewandt. Darunter waren Frauen, die von häuslicher bzw. sexualisierter Gewalt betroffen sind, ebenso wie Menschen aus deren sozialem Umfeld oder Fachkräfte, die Informationen benötigten. Das Hilfstelefon untersteht der Fachaufsicht des Familienministeriums. Eine Meldung aus Stuttgart. Ein 20-Jähriger, gegen den wegen eines Messerangriffs auf seine 17-jährige Schwester am Dienstag vergangene Woche ermittelt wird, war Polizei und Verfassungsschutz im Zusammenhang mit islamistischen Anschlägen und Anschlagsplänen bekannt. Wie am Montag die deutsche Presseagentur berichtete, läuft gegen ihn ein Verfahren wegen Beihilfe zur Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Da in diesem Fall kein dringender Tatverdacht bestand, hatte das Amtsgericht Biberach den als Gefährder eingestuften 20-Jährigen auf freiem Fuß gesetzt, kurz vor dem Angriff auf seine Schwester. Bezüglich der Messerattacke soll er bereits eine Tatbeteiligung eingeräumt haben. Wegen des Verdachts auf versuchten Mord sitzt zudem ein 34-Jähriger in Untersuchungshaft, der nach islamischem Recht mit dem Opfer verheiratet sei. Schöne Probleme haben die da in Biberach bekommen. Ein Ehrenmord wahrscheinlich oder ein Ehrenmordversuch. Wahrscheinlich hat dieses Mädchen einen fremden Jungen angelächelt und das war dann schon ein Grund, um mit dem Messer auf sie loszugehen. Istanbul. Wenige Tage vor dem Weltfrauentag hatte die türkische Polizei am vergangenen Sonntag eine Demonstration in der Hauptstadt Ankara aufgelöst. Eine Frauendemonstration wohlgemerkt. Die Sicherheitskräfte hätten Tränengas und Plastikgeschosse eingesetzt, als am Vortag eine Gruppe von Frauen eine Erklärung verlesen wollte. Das berichtete die Zeitung Birgün am Montag. Nach Angaben der Frauenplattform Ankara, die den Protest organisiert hatte, wurden vorübergehend 18 Aktivistinnen festgenommen. Sie seien inzwischen wieder auf freiem Fuß. Mach das mal so Medium. Kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Hier in Barcelona ist ja auch immer ordentlich was los. Und wir sind nah dran an den Quellen. Insofern bin ich am vergangenen Sonntag mal in Richtung Hafen spaziert und habe mir eine kleine oder eine große Geschichte angesehen zum Thema Sklavenhalterkultur. Nun ist sie also weg, aus dem Stadtbild entfernt, verschwunden für alle Zeiten, hoffentlich in einer Art Asservatenkammer des Stadtmuseums von Barcelona. Gemeint ist die unselige Statue des sogenannten Kaufmanns Antonio López, alias Marqués de Comillas, der seinen Reichtum auf dem Sklavenhandel begründet hatte, die niederträchtigste Form menschlichen Handels, Achtung, und menschlichen Handelns. Am vergangenen Sonntag, dem 4. März, fand der Abriss vor einer zahlreichen Menschenmenge am Ende der Via Laietana statt. Offizielle Vertreter des Rathauses, Leute vom Nachbarschaftsverein, Menschenrechtsaktivistinnen waren anwesend. Es gab Musik, ein Kinderfest und es wurde der Abtransport des Denkmals bzw. der Statue ausgelassen gefeiert. Thema Feminismus und Feminisierung der Stadt. Zwei wichtige Maßnahmen zur Feminisierung der Stadt werden im Moment vom Rathaus angegangen. In der Colonia Santiberi wird die Straßenbeleuchtung verbessert, Bürgersteige werden verbreitert und zweitens, die Nachtbusse haben Anweisung, Frauen nicht nur an festen Haltestellen, sondern an beliebigen erwünschten Stellen auf der Strecke aussteigen zu lassen. Damit soll erreicht werden, dass Frauen einen kürzeren Heimweg haben, wenn sie nachts allein aus den Bussen steigen. Klingt ja wie ein schlechter Witz, wir haben das früher sehr oft gehört. Eine Frau kann sich heute nicht mehr alleine nachts auf die Straße trauen. Das waren eigentlich immer so Parolen von rechten Politikern, nur wenn man mit den Frauen selber redet. Viele Frauen haben Angst. Das ist so und viele Frauen haben einen Grund zu dieser Angst. Und viele Frauen werden auch angegriffen, angemacht, beleidigt, begrapscht und verfolgt. Thema Tabarnia. 15.000 Tabarnesen, die Satirebürger einer Antiseparatistenrepublik, auch nur in der Fantasie existierend, nicht real, haben am vergangenen Sonntag gegen die Abspaltung Kataloniens von Spanien demonstriert. Ihr selbsternannter Präsident im Exil, Boadellas, glänzte indes durch Abwesenheit. Klar, der ist im Exil, der kommt nicht hierher. Der hat Angst dann von den Separatisten vielleicht festgenommen zu werden. Tabarnia ist eine Spaßpolitbewegung, die zum Teil, leider, das muss man natürlich sagen, von rechten Politikern und Aktivisten unterstützt und sogar gefördert wird. Das ist so. Thema Geschichtsbewusstsein in Barcelona. Der Stadtrat von Barcelona wird an den kommenden Tagen 16., 17. und 18. März der Bombardierungen der Stadt durch die faschistische Luftwaffe vor 80 Jahren gedenken. An diesen gleichen Tagen, während des Bürgerkrieges 1938, gab es 3 Tage Terrorbombardierungen gegen die Zivilbevölkerung von Barcelona. Eine audiovisuelle Installation wird an der Plaza Sant Jaume vor dem Rathaus einen gigantischen Baum an die Rathausfassade projizieren, den L'Arbre de la Memoria, den Baum der Erinnerung. Jeden Abend von 20.15 Uhr bis 22 Uhr und am Samstag, dem 17. und Sonntag, dem 18. März von 19.30 Uhr bis 21 Uhr wird dieser Baum zu sehen sein. Gleichzeitig werden riesige Lichtstrahlen in den Himmel über Barcelona projiziert. Und noch einmal Thema U-Bahn. Ein Fahrgastrekord im U-Bahn-Netz von Barcelona ist für die vergangene Woche zu verzeichnen. Da wurden nämlich vom 26. Februar bis zum 4. März 8,533 Millionen Fahrten im städtischen U-Bahn-Netz registriert. Dies im Zusammenhang natürlich mit dem World Mobile Congress, der hier in der Stadt stattfand. Und die letzte Meldung. Unternehmer gegen Separatismus. Da hatten wir uns ja gerade schon drüber unterhalten, Werner. Du hattest da den Herrn Torrent auch dargestellt, das arme Opfer dieses beißenden deutschen Nazis. Das war ein kleiner Scherz. So wird das natürlich von den Separatisten jetzt gerne gesehen und dargestellt. Da gab es auch sehr viele Memes und Kommentare im Internet. Und da gibt es jede Menge Witze und Scherze. Ich erspare uns das hier. Das Thema gibt nicht mehr her. Also wie gesagt, Teilnehmer des sogenannten Círculo de Directivos de Habla Alemán ließen am vergangenen Dienstag ihrer Ablehnung des katalanischen Independentismus freien Lauf. Als der Parlamentspräsident der Separatisten Roger Torrent seine Rede hielt, sagte ein wütender Manager: "Ich bin dafür, dass sie alle ins Gefängnis kommen." Auch die gelbe Schleife, die Free the Jordi-Schleife, wurde beanstandet. Ein Mann sagte: "Lassen Sie diese Schleife weg, sie beleidigt viele von uns." Ja, wie man sieht, es ist immer was los hier in Barcelona. Und was leider auch los ist, und zwar jeden Tag 7-mal in Barcelona, dass Wohnungen zwangsgeräumt werden. Also konkret für Barcelona, 7 jeden Tag, 50 jede Woche, im Laufe vom Jahr 2500 Zwangsräumungen. Noch die restlichen Zahlen: in Katalonien 13.300, in ganz Spanien 66.500. Das können also Familien, ganze Familien sein, mit Kindern, ohne Kindern, Einzelpersonen auch. Und außerdem ist es nicht wie in Deutschland. In Deutschland kann ja eine Zwangsräumung nur durchgeführt werden, wenn irgendeine Ersatzunterbringung gesichert ist, nicht eine Ersatzwohnung. Ja. Aber hier in Spanien ist das nicht. Da kommt es leicht vor, dass die Leute tatsächlich dann von einem Tag auf den anderen mit ihren 7 Sachen auf der Straße stehen. Ne. Und jetzt gibt es natürlich viele Leute, die das kritisieren. Ja. Aber wie die das kritisieren, das dann geht dann zum Beispiel so, dass man sagt: Ja, diese Ada Colauda, diese Bürgermeisterin, die war doch früher Aktivistin bei der PA, bei dieser Plattform der Betroffenen der Hypotheken. Warum macht die denn nichts dagegen? Die beklagt sich nur öffentlich über diese Aasgeier und Spekulationsfonds. Das ist ja leicht, das kann ja jeder. Und also diese Art von Kritik gibt's auch, ne? Und das ist natürlich völliger Unsinn, ne? Weil entweder ist es blanken Ignoranz und Dummheit geschuldet oder ist es eben gewollte und bösartige Heimtücke irgendwie? Ja, ja, ist böse Absicht. Ja, auch von der Presse natürlich. Ja, ja, natürlich. Ne? Wo sie der Ada Colau eine reinwürgen können, da zögern die nicht. Also warum ist das alles Quatsch? Weil erstens war sie, die vor Jahren schon diese Geschichten denunziert hat und öffentlich gemacht hat, und vor allem, sie kann gar nichts machen als Bürgermeisterin gegen die Ursachen dieses Übels, ne? Der sind die Hände gebunden, weil sie als Bürgermeisterin sich eben an die Gesetze halten muss. Und die hauptsächliche Funktion aller Gesetze in der kapitalistischen Gesellschaft ist eben der Schutz des Eigentums, des Privateigentums. Und die Forderungen der Spekulanten und der Banken gegenüber denjenigen, die eine Hypothek aufgenommen haben, die Forderungen der Immobilienhaie gegen den Mieter, das ist eben genau das Privateigentum, das geschützt werden muss. Ne? Auf Teufel komm raus. Ne? Und diese Kritik kommt natürlich, wie gesagt, vor allem von den Medien, die sonst alles tun, um gerade diese Gesetze da zu verteidigen. In Deutschland gibt es ja noch in der Verfassung, im Grundgesetz, diesen berühmten Artikel 14, ja, der, und das, deshalb sind wir keine wilde, freie Marktwirtschaft, sondern eine soziale Marktwirtschaft, da heißt es nämlich Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Aber wenn du genau hinguckst, ist natürlich Pustekuchen. Das ist nur ein moralischer Appell an die Eigentümer, dass sie eine soziale Verantwortung haben. Aber wenn die sagen, ich wisch mir mit diesem Artikel 14 den Arsch ab, dann kann auch niemand was machen. Ne? Dann klebt die Kacke schon dran. Kommen wir fast schon zum Ende unseres heutigen Katastrophenblocks. Noch zu den aktuellen Informationen in 100 Sekunden. Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. EU dringt auf Ausnahmeregelungen bei geplanten US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium. Dazu findet heute ein Treffen zwischen EU-Handelskommissarin Malmström und dem US-Handelsbeauftragten Leitesser statt. Die EU will andernfalls Klage bei der Welthandelsorganisation einreichen. Merkel und Macron vertagen offenbar Pläne zur Reform der Eurozone. Anders als geplant sollen gemeinsame Vorschläge nicht beim EU-Gipfel in 2 Wochen vorgestellt werden. So zitiert der Spiegel einen EU-Beamten. Grund der Verzögerung seien die Koalitionsverhandlungen. Strengeres Waffenrecht im US-Bundesstaat Florida. Kurz nachdem Gouverneur Scott ein Gesetz mit schärferen Auflagen für Waffenkäufe unterzeichnet hatte, reichte die Waffenlobby NRA Klage dagegen ein. Im Februar hatte ein 19-Jähriger an einer Highschool 17 Menschen erschossen. Erste Goldmedaille für Deutschland bei den Paralympics in Pyeongchang. Anna Schaffelhuber gewann die Abfahrt. Nach 5 Siegen in Sochi ist dies das 6. paralympische Gold für die Monoskifahrerin. Ihre Teamkollegin Annalena Forster stürzte. Das Freitagsspiel in der Fußball-Bundesliga. Mainz hat zu Hause 0:1 gegen Schalke verloren. Das Tor schoss Caligiuri. Schalke hält damit Kurs auf die Champions League. Heute viele Wolken und zeitweise Regen, vor allem in den mittleren Landesteilen und im Südosten. Auflockerungen, Höchstwerte 3 bis 17 Grad. Edge, bei uns hier in Barcelona scheint im Moment zumindest, die Sonne. Da freuen wir uns aber. Lauft nur so weiter! Ihr werdet die Welt vernichten damit! Wir haben das schon 1996 referiert in einem Lied namens Muschel Hitler! Moskau schlägt nur Tinte wollt mich mit ins Bett. Er bricht die nächste Flasche an, damit er sie vergessen kann. Frau Baruch, was tut er denn da bloß? Frau Baruch, was ist doch mit dem Prostiker los? Frau Baruch, was haben wir hier getan? Hier ist doch nicht Afghanistan. Knopf hier rein, im Vollrausch testet er die Knöpfe. Bomben fallen auf unsere Köpfe. Frau Baruch, was tut ihr denn da bloß? Frau Baruch, was ist doch mit dem Prostiker los? Frau Baruch, was haben wir dir getan? Hier ist doch nicht Afghanistan. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona, Freedom on the airwaves. Congratulations, Contrabanda, and Niemann's Land. Letzten 20 Minuten im heutigen Niemandsland 91.4 FM Contrabanda. Ja, ihr habt sie erkannt, liebe Freundinnen und Freunde des Rock. Das sind die Stones, jawohl. Das klingt wie vor 40, wie vor 50 Jahren. Blue and Lonesome. Die No-Filter-Tour. Die Rolling Stones kehren nach Deutschland zurück. Der Auftakt zur Europatournee der Rolling Stones vergangenes Jahr in Hamburg war ein Auftritt der Superlative und sorgte zugleich für ordentlich Gezeter. Nun kommen sie zu zwei weiteren Shows nach Deutschland. Und sie werden auch hier in Spanien zu Gast sein. Wir werden gucken, dass wir Karten kriegen. In Hamburg erhitzte das Rolling Stones Konzert im Stadtpark die Gemüter. Erst ging es um den Raubbau an der Rasenfläche, um das Verkehrschaos und die teilweise horrenden Ticketpreise. Jetzt sind es noch Freitickets, die der Veranstalter an Mitarbeiter des zuständigen Bezirksamtes verteilte. Der Vorwurf lautet auf Bestechung und Korruption. Doch allem Gemecker zum Trotz, bei dem Auftritt vor 82.000 Zuschauern lieferten die alten Herren, die allesamt die 70 weit überschritten haben, ein gigantisches Spektakel. Jetzt führt die Europatournee No Filter die Musiker rund um den mittlerweile 74 Jahre alten Mick Jagger wieder nach Deutschland. Am 22. Juni setzen die Stones den zweiten Teil der Tour im Berliner Olympiastadion fort. Am 30. Juni folgt ein Auftritt in Stuttgart in der Mercedes-Benz Arena, wie der Veranstalter Semmel Concerts mitteilte. Neben den Klassikern wie Satisfaction und Painted Black soll sie auch Überraschungssongs spielen, heißt es. Es ist so ein Spaß, mit dieser Band zu spielen. Da ist nichts, was uns stoppen kann. Wir fangen gerade erst an, sagt der ebenfalls 74-jährige Keith Richards, einer der Gründungsmitglieder der Band. 2016 hatten die Stones nach 11 Jahren Pause ihr 23. Studioalbum herausgebracht. Blue and Lonesome war eine Hommage an die frühen Jahre der Band, als Mick Jagger und Co. als Bluesmusiker in Clubs und Bars in London auftraten. Ja, von dem Album Blue and Lonesome war das der Song I Gotta Go. Noch ein Lied von diesem Album, Everybody Knows About My Good Thing. Call a plumber, darling. There must be a leak in my drain. Ja, die Stimme von Herrn Mick Jagger von dem Album Blue and Lonesome, die klingen wirklich, zumindest auf diesem Album, wie vor 40, 50 Jahren. Toll gemachtes Album, Blue and Lonesome. Letzte Viertelstunde hier im Niemandsland. Kino und Kultur steht noch auf dem Programm. Ich möchte einen Film empfehlen. Es geht um einen Dokumentarfilm, der heißt Furusato, Wunderheimat. Da geht es um die Langzeitfolgen der Atomkatastrophe von Fukushima. Da hat ja Doris Dörrie auch einen interessanten Film geliefert zu dem Thema. Furusato, Wunderheimat, wird von Herrn Thorsten Trimpop dirigiert. Er führt Regie. Es ist eine Koproduktion zwischen der Bundesrepublik Deutschland, Japan und USA. Produktionsjahr ist 2016, 94 Minuten lang. Und zu diesem Film ein paar Informationen. Kaum ein Land ist so gut auf Erdbeben vorbereitet wie Japan, doch am 11. März 2011 wurde die Insel Honshu von einem der schwersten Beben erschüttert, die je gemessen wurden. Es hatte eine Stärke von 9,0 auf der Richterskala. Wenige Minuten nach dem Seebeben folgte ein gewaltiger Tsunami. Bis zu 10 Meter hohe Wellen überfluteten große Teile der Region. Manche Landstriche wurden komplett verwüstet. Infolge von Beben und Flutwelle kam es zur Atomkatastrophe von Fukushima. In 3 der 5 Reaktorblöcke des Atomkraftwerkes Fukushima Daiichi kam es zur Kernschmelze. Große Mengen radioaktiven Materials wurden freigesetzt. Rund 170.000 Menschen mussten evakuiert werden. Mit Furusato, Wunderheimat, bringt Regisseur Thorsten Trimpop zum 7. Jahrestag der Katastrophe einen Dokumentarfilm in die Kinos, der sich mit den Langzeitfolgen beschäftigt. Trimpop verzichtet auf schockierende Bilder und stellt Menschen in den Mittelpunkt, die in der verstrahlten Gegend zurückgeblieben sind. Für die meisten noch immer ein Geheimnis. Dieser Park gilt als dekontaminiert, als offiziell sauber. Zurückgelassene Haustiere. Angst vor radioaktiv kontaminierten Lebensmitteln. Und Angst vor den Spätfolgen der Katastrophe. Wir müssen mit den Radioaktivitätsmessungen weitermachen. Warum? Warum? Weil einige Lebensmittel immer noch kontaminiert sind. Ein Leben in beengten Notunterkünften. Minamisoma, eine typische Provinzstadt im Osten Japans, war früher ein im ganzen Land bekanntes Surferparadies. Heute liegt ein Teil dieser Stadt in der evakuierten 20 Kilometer Sperrzone um den havarierten Reaktor. Eine Fahrt durch die menschenleeren Straßen bietet einen gespenstisch anmutenden Anblick. Der Rest der Stadt gilt trotz viel zu hoher Strahlenwerte weiterhin als bewohnbar. Dort leben noch immerhin knapp 57.000 Menschen. Einige sind auch in der Sperrzone zurückgeblieben und Trimpop fragt wieso. Furusato bedeutet so viel wie Heimstadt. Die in der Sperrzone verbliebenen Bewohner fühlen sich verantwortlich für ihre Heimat, die Aufrechterhaltung ihrer Traditionen. Das mag schwer verständlich sein. Trimpop gelingt es aber in dem Film, den Zuschauer zu packen. Durch das Zusammenspiel von Bild und Musik wird ein beklemmendes, bedrückendes Gefühl evoziert, das die Gefühlslage der Porträtierten wohl recht deutlich schildert. Gut, ich empfehle diesen Film allen Niemandslandhörerinnen und Niemandslandhörern. Werner, du hast noch etwas anzukündigen? Nee, aber zu diesem Thema da, Wunderheimat, also in diesem Kontext, vor diesem Hintergrund kann man das Wort Heimat schon akzeptieren auf der anderen Seite, also mir und dir wahrscheinlich. Wenn sie kaputt auch. Ist, oder was? Oder wie meinst du? Ja, ja, nee. Oder wie darf ich das verstehen? Dass man so versteht, das ist die Heimat von mir aus, was da kaputt gegangen ist. Jetzt, Heimat war ja jetzt vor kurzem auch in Deutschland wieder kurz in der Diskussion. Vielleicht sogar wegen dem Internationalen Frauentag, wo es dann Leute gegeben hat, da mit der deutschen Hymne, da Deutschland, Deutschland über alles und so. Irgendwo heißt es dann doch mal, glaube ich, so ähnlich wie Deutschland einig, Vaterland oder so. Vater riecht nach Patriarchat, also nicht Matriarchat, deshalb sollte man doch lieber singen in Zukunft. Deutschland einig, Heimatland, ja. Auf der anderen Seite, Heimat hört sich ja auch ziemlich beschissen an. Und wenn man schon was ändert, sollte man dann vielleicht auch ändern, statt deutsche Frauen, deutscher Wein und deutscher Sang, dann, wie du vorher gesagt hast, dann singen deutsche Waffen, deutsches Geld. Ne? Da machen wir dann doch gleich Nägel mit Köpfen. Anda sedang mendengarkan Niemandsland, sebuah radio show di Jerman tentang sejarah, budaya, dan politik di Barcelona. Salam. Ich habe ja eine kleine Reportage entdeckt, die ist sehr witzig. Die handelt genau von dem, was du gerade gesagt hast. Die geht über das Thema Nationalhymne. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Damit könnte es bald vorbei sein mit dem Vaterland, also mit dem Begriff. Denn der soll rausfliegen aus der Hymne, ginge es nach der Gleichstellungsbeauftragten im Bundesfamilienministerium, Rose Möhring. Sie würde gerne Vaterland streichen und ersetzen durch Heimatland. Und brüderlich sollte ausgetauscht werden gegen couragiert. Zugegeben, der Vorschlag kommt nicht direkt aus der Politik, sondern von einer Beamtin im Bundesfamilienministerium. Doch der Vorschlag wird im Netz lebhaft diskutiert. Sollte man die Nationalhymne wirklich ändern? Ich denke schon, weil die Nationalhymne ja ganz Deutschland einschließt und zu Deutschland gehören Männer und Frauen und alle anderen. Man sagt ja auch Mutter Erde und nicht Vater Erde und gerade bei so einem Begriff ist es sehr schwierig eigentlich auf einen grünen Zweig zu kommen. Was wichtig ist, ist, denke mal, in die Zukunft zu gucken, um wirklich also gleichberechtigte Strukturen aufzubauen. Aber man muss nicht, glaube ich, alles verändern. 177 Jahre alt ist der Text vom Lied der Deutschen. Dass er tatsächlich geändert wird, dürfte unwahrscheinlich sein. Allerdings, Österreich und Kanada haben ihre Hymnen geändert, um Frauen und Männer gleichermaßen wertzuschätzen. Deutsches Vaterland. Ja, das war ein kleiner Vorschlag, ein witziger Beitrag zum Thema deutsche Nationalhymne. Als alter 68er kann ich da nur fordern, seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche. Schaffen wir alle Hymnen und alle Flaggen ab, dann haben wir diese Probleme nicht mehr. Gut, wir verabschieden uns von allen Hörerinnen und Hörern. Werner, tschüss, Agur, mach's gut. Okay, wir haben heute ziemlich viel über den Internationalen Frauentag, der arbeitenden Frau eigentlich, hieß es immer, bis 1975 oder so, wo dann die UNO das geändert hat, nur noch, da war von der arbeitenden Frau dann nicht mehr die Rede, dann war es dann einfach nur noch der Frauentag, ja. Gut, abschließend zu diesem Thema. Die Männer sind Schweine, hat mal jemand gesungen früher, weiß nicht mehr, waren das die Ärzte oder von wem war das Lied noch? Ja, das waren die Ärzte. Dann hoffen wir, dass irgendwann bald mal der Traum vom einer der Träume vom 8. März dann Wirklichkeit wird und dass es so weit kommt, die Schweine von heute sind der Schinken von morgen. Ich sage Tschüss, Agur, Adeo, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland. Ich grüße hier besonders die treue Hörerin Renate und den treuen Hörer Luis. Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag. Ich hoffe, es hat euch gefallen, heute wieder auf UKW, auf FM, unsere Sendung zu hören. Aber vergesst nicht, wir sind natürlich auch immer mit allen Sendungen im Internet. Machen Sie es gut, meine Damen und Herren. Werden Sie glücklich. Tschüss, Agur, goodbye, Adeu. Wurde mal Zeit, mein Zeug zu sichten. Sammelt sich viele Kartons und Kisten. Sachen vergessen im Lauf der Zeit. Jetzt sind sie zurück, nimm mir ein oder zwei. Und dann kommt ein Lied, flieg mich ein, bin verliebt, wie so geht, wie so kommt, Dienstag so. Wundern ist schwer zu leugnen, wenn man den Sinn behält für die einfachen Freude. Irgendwann vergessen im Zug der Zeit, sie bringt sie zurück, gib mir ein oder zwei, bin verliebt. In ihr Licht und dieses Lächeln nehm ich mit, wohin ich geh, wohin ich komm.